Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht kein Hauptthema, das heißt, jeder kann zu jedem Thema anrufen, über das er oder sie gerne sprechen möchte, mit mir sprechen möchte. 0130 2911, das ist die Telefonnummer, oder die Faxnummer 0130 1151 22. Und wenn alles klappt, dann werden wir heute auch die Stimmen aus dem Jenseits hören. Ich bin gespannt. Der erste Mensch heute Nacht in der Sendung, das ist Maureen? Maureen? Maureen, ja. 19 Jahre, guten Morgen. Genau, hallo. Hallo. Dein Thema? Ja, also mein Thema ist Nachtmenschen. Nachtmenschen? Das ist ein schönes Thema, über das ich mich gerne unterhalte. Ja, das ist auch interessant. Bist du einer? Ja, also mehr oder weniger leider. Warum leider? Naja, also ich muss morgens erst so gegen kurz nach 7 aufstehen, aber... Na, erst ist gut. Ich würde mal sagen, schon. Naja, also manche so, bei mir in den ganzen Kursen in der Schule, die haben es ein bisschen schwerer. Die müssen dann, was weiß ich, um kurz nach 7 schon im Bus sitzen oder so. Ja, klar. Naja, manchmal ist es aber trotzdem so ein bisschen, wenn man dann halt nur so 4-5 Stunden Schlaf ja. kriegt. Ja, wie kommt es denn, dass du Nachtmensch bist? Ja, also ich weiß nicht, das hat sich irgendwann mal ergeben so und irgendwie kriege ich das nie geregelt, vorher ins Bett zu gehen. Wann gehst du ins Bett? Also sagen wir mal, im Bett liege ich manchmal so gegen 1, aber dann wird es dann doch mal 1:30, 2:30. Ja. Also. Und das ist dann schon knapp, ne, mit der Zeit. Also ja. Wenn du dann, wann stehst du auf? Also so würde ich mal sagen, 7:45. Viertel nach sieben, ja genau. Mhm. Dann sind das nicht so viele Stunden Schlaf. Wie viel brauchtest du eigentlich, um fit zu sein? Ach, jetzt sagen wir mal, ich habe mich wohl im Laufe der Zeit dran gewöhnt. Also es ist nicht ganz so schlimm, nur man sieht es mir halt dann doch an. Ja. Was machst du denn immer, außer dass du jetzt wie jetzt zum Beispiel die Sendung verfolgst? Ja, also öfters eben die Sendung gucken oder Gott, irgendwas anderes oder Briefe schreiben, lesen, Hausaufgaben meistens auch erst so ab 11 oder so. Ja. Wenn du könntest, wie du wolltest, wie lange würdest du pennen? Oh Gott, also wenn ich echt mal Zeit habe am Wochenende, da ist es dann immer so, dass ich dann eher geschafft bin von der Woche und dann auch gar nicht weggehe oder so. Dann liege ich immer schon um 12 im Bett ungefähr. Ach, und dann schlafe ich dann also auch bis 12:30 manchmal. Ja. Also es ist dann doch. Aber ich gehe mal davon aus, dass du die Nacht liebst, dass es schon dein Ding ist. Ne? Also ich weiß nicht, so tagsüber ist es dann oft so, dass ich mich dann echt drauf freue, wenn es dann schon anfängt wieder halt dunkel zu werden und irgendwie ist es auch interessant, weiß ich nicht, wenn man so überlegt, alle schlafen jetzt schon und man ist halt noch wach. Ja, das hat was Besonderes, ne, die Nacht. Kannst du das so für dich formulieren, über das hinaus, was du gesagt hast, was bedeutet Nacht für dich? Kann ich gar nicht sagen, aber das ist irgendwie so fast wie so eine andere Welt so ein bisschen. Mhm. Also, denn irgendwo alles ist ruhig und... Geheimnis. Ja, genau. Intimität. Genau. Und man kann auch total schön nachdenken oder sonst was. Also. Also ein Gruß von einem Nachtmenschen zum anderen Nachtmenschen. Ja, danke schön. Und wie lange wirst du heute aufbleiben? Voraussichtlich? Also ich denke mal so, ich gucke die Sendung noch zu Ende und dann muss ich so langsam, weil ich morgen vor Abi schreibe. Oh ja, dann aber ganz schnell. Ne? Aber ganz schnell. Und toi, toi, toi für morgen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ingo, 25. Ja, hallo Domian. Ja, guten Morgen. Wie geht's dir? Gut. Und was selbst? Relativ. Sagen wir relativ. Genau. Was macht denn dein Hirschgeweih auf dem Rennen? Was das Hirschgeweih macht? Ja. Das hängt so vor sich hin, da an der Wand. Ja? Ja. Und ist noch alles in Ordnung? Es ist alles wunderbar, ja. Ich erfreue mich sehr an ihm. Aha, ja, ich habe es zufällig gelesen, ich glaube, in der Bunte war es. Ja, stimmt, aber da steht's auch, ja. Das soll nicht mein Problem sein, ja. Nein, meins ist es ja auch nicht. Gut. Dein Thema. Gut, mein Thema ist, ich bin konsumsüchtig. Du bist konsumsüchtig? Ja, das heißt, angenommen, ich habe jetzt kein Geld und sage zum Kumpel oder Mutter oder Vater, hör mal, kannst du mir das Geld geben, ich muss die oder die Rechnung bezahlen. Aber was auch wirklich wahr ist, ja? Ja. So, und dann bekomme ich auch das Geld, sagen wir mal, weil ich tue den Leid, den Leuten, auf diese Art und Weise. So, wenn ich das Geld dann in den Händen habe, dann veranstalte ich irgendwas damit. Ich gebe es aus für Alkohol oder Zigaretten oder gehe irgendwo sonst noch hin und gebe das Geld sinnlos aus. Mhm. So, dann sitze ich abends zu Hause, jetzt sagen wir allein, ich lebe in Scheidung, ja. Ja. Muss sogar noch Unterhalt bezahlen, wofür ich noch nicht mal aufkommen kann. Und sitze und, sag ich mal, heul richtig feste, ne? Ja. Für mich. Und dann denke ich so, was, Ingo, was machst du nur? Was machst du nur? Mhm. Du musst doch was dran ändern. Ja. So. Angenommen, dann erledige ich eine Sache, bezahle eine Rechnung oder mache da irgendwas gut wieder, dann denke ich mir, ach, das hast du jetzt erledigt, jetzt kannst du wieder auf die Scheiße hauen. Ja. Aber also, nicht bewusst, das ist mein Unterbewusstsein, was mich dazu lockt. Ist das denn jetzt nur bezogen auf Geld, das du dir irgendwo geliehen hast? Ja, oder? Ich bin krank irgendwie danach. Ich habe schon so viele gefragt, ich war schon bei der Entschuldungshilfe. Also du bist hochverschuldet? Ja. Du leihst dir ständig bei irgendwelchen Leuten ja. Geld? Ja. Und verprasst das Geld? Genau, dann. Aber ich leihe mir das Geld wirklich, wirklich die Scheiße zu bezahlen, ja? Also die Absicht, du hast eine gute Absicht, aber dann geht es mit dir durch. Auf jeden Fall. Und du kaufst irgendwelche unsinnigen Dinge? Irgendwas. Und Bier, Zigaretten und was weiß ich. Ich gebe das Geld einfach sinnlos aus. Wie hoch sind deine Schulden? Ja, wenn ich das jetzt zusammenrechne, ich sage dir das, ich meine, das kann ja jeder hören, das sind jetzt ungefähr 50.000. Das ist verdammt viel Geld. Ja. Also bei Schwiegervater und bei der Bank halt. Also so gestreut. Auf jeden Privatschulden, Fall. Bankschulden ja, und ja, so. Ja. Und du arbeitest nichts im Moment? Ich bin im Moment arbeitslos. Ja. Und ich sag mal, umso länger du arbeitslos bist, umso fauler wirst du. Ne? Und hast auch keinen Drang mehr, irgendwas zu erreichen. Wie lange bist du arbeitslos? Ja, mittlerweile jetzt 6 Monate. 6 Monate. Was hast du vorher gearbeitet? Maler und Lackierer. Und ich habe gut verdient. Hast du denn Chancen, wieder reinzukommen in den Job? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Aber das ist ja nicht die Arbeitslosigkeit, sonst was ist mein Problem. Nee, das Problem ist, dass du einfach nur sinnlos scheiße Geld ausgibst. Dass du das siehst, hört über mich, dass du das Problem siehst und du aber da Sklave deiner selbst bist. Auf jeden Fall. Und du selbst nichts dagegen ausrechnen kannst. Eben. Und sag mal, meine Mutter oder was, Verwandte sagen, pass mal auf, du machst hier so eine Liste und Liste, das hast du als Ausgaben, das hast du als, was du verdienst und das und das. Und ich sag, ja okay, ich mach das, aber ich glaube, ich zähle das nicht zur Realität. Echt. Und es gelingen gesund, und das gelingen und es gelingen auch keine so Zentimeter Fortschritte, gar nichts. Nee. Das ist ein absolut klarer Fall für den Psychologen. Auf jeden Fall. Du bleibst am Telefon und unterhältst dich mit unserem Psychologen. Ja. Ja, machen wir das. Ich bedanke mich. Alles Gute. Ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja, und du bleibst jetzt dran, ne? Auf jeden Fall. Okay, ciao. Tschüss. Monika, 52. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Monika. Dein Thema. Mein Thema ist, mich hat also unwahrscheinlich berührt. Der Dirk, der seine Schuhe, ich muss wirklich sagen, Schuhe abgezogen hat. Ich habe das jetzt gar nicht richtig verstanden. Der Dirk, der seine Schuhe, ja. Der seine Schuhe abgezogen hat. Das war für mich ein Schuh. Ich verstehe kein Wort. Welchen Schuh? Indem er dir die Stimme aus dem Jenseits vorholen wollte. Den Dirk, und dann lief das alles so schief. Und dann hat er so schrecklich gelacht und. Ja, wir werden ja gleich mehr hören darüber. Er ist heute in der Sendung. Aha. Er kommt gleich ran. Mhm. Darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Deshalb hast du angerufen, vermutlich. Ja. Mhm. Es hat mich sehr tief berührt. Also ich will mal doch mal kurz nochmal erklären, für die Leute, die nicht dabei waren. Wir hatten am Freitag Dirk in der Sendung. Dirk. Und du hast ja so viel Mühe gegeben und dann war noch die Freundin dran. Und ja. Es war so beschissen. Entschuldige bitte. Monika, jetzt und der hat dann so noch schrecklich gelacht. Entspann dich mal. Ich versuche mich jetzt zu entspannen. Ja, ich will es nur eben den und Leuten. Jetzt möchte ich nur nein, Monika, nein. Ich muss mal eben den Leuten erklären, die am Freitag nicht dabei waren, um was es da ging. Dirk war in der Sendung und Dirk hat gesagt, dass er. Stimmen aus den Jenseits. Ja, dass er über. Mag's alles geben. Liebelein, lass es mich da mal eben erklären. Dass er über eine Frequenz im Radio, also wo es so rauscht, hat er eine Stimme aus dem Jenseits bekommen, ja, nachdem er eine Frage gestellt hat, nach seiner Großmutter. 3 Monate lang. Und ich glaube, ich habe die Chance, liebe Monika, ich muss es bitte erklären eben, ja? Ja, aber ich möchte was sagen. Ja, du kannst auch nicht sagen, ich muss es den Leuten nochmal erklären. Ich sehe dich jetzt im Fernsehen, das ist Wahnsinn. Also, er hat eine Stimme aus dem Jenseits gehört, angeblich im Rauschen über den Erdteil. Und diese Stimme hat gesagt, er hatte nach seiner Großmutter gefragt und diese Stimme hat gesagt, diese Großmutter hat sich noch nicht qualifiziert. Also das war der Stand der Dinge. Und dann bat ich darum, Monika, bitte. Ja. Also wir verquatschen jetzt die ganze Zeit. Ich will es eben nur den Leuten erklären. Und dann bat ich darum, diese Stimme nochmal zu hören. Und dann gab es irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Es hat nicht geklappt und heute wird der Dirk in der Sendung sein. So, jetzt bitte, Monika, nimm Stellung dazu. Es ist auch nicht das Thema gerade, was den Dirk betrifft. Ich kann ihn vielleicht sogar so gut verstehen, dass er irgendwo eine Antwort sucht. Ja. ja. Die gibt's nicht. Also dich hat das aber verletzt und verärgert, oder wie? Es hat mich in dem Sinne nicht verletzt oder nicht verärgert. Ich habe also, ich kann mittlerweile von mir sagen, vielleicht ein schweres Schicksal. Aber was ist ein schweres Schicksal? Ich versuche, die Liebe zu finden. Die Liebe zu finden? Ja. Ja. Und für mich ist Liebe, ich habe sehr vieles gelesen, habe sehr vieles mitgemacht und irgendwo immer, Liebe ist für mich, und das habe ich auch irgendwo immer bei dir dann, ich hab dann, bin in deine Sendung manchmal hineingeraten und da ging es um den Tod und ich habe sehr vieles mitgemacht und bin sehr verletzt. Ich muss wirklich von mir zugeben, ich bin also eine verletzte, eine gekränkte und verletzte Frau. So verletzt kann man gar nicht mehr sein. Warum bist du verletzt? Ich bin also von Männern enttäuscht, aber nicht von allen Männern. Ich kann es nicht so genau differenzieren, aber ich bin unwahrscheinlich verletzt. Weil der Grund deines Anrufes, dass du... Mein Grund meines Anrufes war folgendes, da ich immer mit meiner... Ich lebe immer in der Vergangenheit. Ja. Verstehst du? Ja. Ich bin also geboren worden und wenn es zu dieser Zeit Abtreibung gegeben hätte, würde ich gar nicht leben. Ja. Ich habe von meiner eigenen Mutter mir anhören müssen, weil ich auf der Welt bin. Ist ihr ganzes Leben schiefgelaufen. Also du hast ich bin schuld, ich bin immer nur schuld gewesen. Du hast ein schweres Schicksal und ein schweres Leben. Und mit diesem Schuldsein habe ich versucht zu leben und alles an anderen Menschen gut zu machen. Ja. Jetzt versuch doch mal bitte die Brücke zu schlagen, warum dich das so ärgert mit diesen Stimmen. Mich ärgert das nicht. Das ist noch nicht immer das Thema. Ich habe nur eines erlebt. Ich habe also unter einer Mutter gelitten, die ich bis heute noch liebe, die mittlerweile 10 Jahre tot ist, ein schweres Schicksal, einen Stiefvater gehabt. Ich könnte Geschichten erzählen, die haben ja viele erzählt, was weiß ich, mein Stiefvater hat mich also nicht vergewaltigt, das war nicht das Thema, aber er war sehr hart und sehr bitter. Jetzt können wir natürlich nicht das ganze Leben aufräumen. Aber oder? Moment. Ich habe unter anderem Folgendes erlebt. Ja. Das war 86. Ich wusste, meine Mutter liegt auf dem Sterbebett. Ich habe versucht, meine Geschwister, ich habe nur Halbgeschwister, zu alarmieren, zu sagen, Mensch, die muss aus dem Krankenhaus, ich habe meinen Stiefvater angerufen, der hat zu mir gesagt, die kann nur nach Hause, wenn sie wieder laufen und sonst was kann. Mhm. Die Frau konnte es nicht, sie ist gestorben. Mhm. Der hat ja noch ein Testament abgezwungen. Also es war, ich habe das verbrannt, ich werde nie Rechte davon mal abgesehen. Nur eines wusste ich, ich bin hier herumgelaufen. Ich habe Psalmen gesungen, Herr, erbarm dich meiner Mutter. Ich weiß nicht, ich stand in einer schlimmen und schrecklichen Ehe. 2 Kinder, eine Tochter schon unter der Erde. Verstehst? Liebe Monika, ich... So, dann ist Folgendes... Liebe Monika, wir machen mal Folgendes. Ich glaube, dass du sicher... Ich habe Respekt vor dem, was du da sagst. Und ich glaube auch, dass du einiges... dass du sicher einiges hinter dir hast. Aber ich denke, wir brechen dieses... Ich bitte zu respektieren, was ich jetzt sage. Ich denke, wir unterbrechen dieses Gespräch jetzt mal. Weil ich glaube, dass das... Nein, ich möchte es aber nicht. Ich glaube, dass das im Rahmen der Sendung und jetzt im Rahmen dieses Gesprächs auch nicht mehr so viel bringt. Liebe Monika, wir unterbrechen das jetzt mal. Okay. So, Dirk, 33. Hallo. Ja, ganz genau. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo. Hat ja letztes Mal nicht so geklappt, weil... Bist du der Dirk, jetzt bin ich ganz... Ja, genau. Ja, richtig. Der Dirk mit den Stimmen aus dem Jenseits. Transkommunikation. Ich habe es gerade erklärt, was da abgegangen ist am Freitag. Ja, da waren technische Probleme, einmal von meiner Seite aus, einmal von eurer Seite aus. Ja. Weil einmal war ich so weit gewesen, dann wart ihr dran, dann war auf einmal Besetzzeichen und dahinter wart ihr dran und ich war nicht mehr so weit. Also. Ja, und Montag haben wir die Telefonnummer, sprich ich vergessen, aber jetzt haben wir uns. Ganz genau. Und wenn die Frau jetzt meint, die Monika gerade, dass ich damit eine Show abziehen will, warum? Ja, warum jetzt, willst du eine Show abziehen? Das thematisieren wir jetzt gar nicht weiter. Uninteressant. Ich bin jetzt gespannt auf das, was du uns präsentierst. Ja, also jetzt habe ich nicht diese Stimme, die ich euch eigentlich vorspielen wollte, weil ich habe diese nur auf Mikrokassette aufgenommen und jetzt habe ich das mit dem Netz da versucht, wo mir das Diktiergerät durchgeknallt ist. Aha. Deine Schuld. Ja, ganz einfach. Nee, jetzt habe ich aber eine andere Stimme aus dem Jenseits. Ja. Du hast noch eine andere? Ich habe, ich habe andere Stimmen auch noch aus dem Jenseits. Du hattest am Freitag gesagt, dass du nur diese eine hast. Nein, ich habe diese eine selber aufgenommen. Aha. Die anderen Stimmen, die ich jetzt habe, die habe ich über den Verein gekriegt, ja? Aha. Damit ihr mal so eine Vorstellung habt, wie das abgeht. Ja. Ja? Und die werden jetzt zweimal wiederholt, die Stimme. Ich werde jetzt nicht sagen, was die Stimme sagt. Ihr könnt mal zuhören, okay? Ja. Ich spiele das jetzt mal ab, okay? Ja, okay. Hast du das verstanden? oder soll ich das nochmal vorspielen? Ich habe nichts verstanden. Nichts verstanden? Machen wir nochmal. Moment. Ach, Moment. Ich muss hier kurz vorspulen, weil die Stimmen sind, wie soll ich sagen, die werden sehr schnell gesprochen, ja? Ja. Und die Stimme sagt eigentlich, Kontakte ergibt die Mittelwelle. Aha. Kontakte ergibt die Mittelwelle. Nee, das heißt die Vorsprecherin. Ach so. Ja, so, was war das, eine Vorsprecherin? Das war eine Vorsprecherin. Was heißt das? Ich habe mir eine Kassette bestellt, damit man sich in die Stimmen reinhören kann, damit man das Gefühl kriegt, ja? Achso, die sagt einem, was man vorher dahinter hören soll. Die Stimme sagt, Kontakte, irgendwie die Mittelwelle, und danach kommen dann diese Radiostimmen. Ja. Aber das ist Phänomen dabei, ja? Ja, ja, ist, noch das Phänomen ist? Dass man das nicht über Radio machen kann, man kann das mit jeder Geräuschkulisse machen. Ja. Also mit Wasserplätschern oder irgendwie. Dass man jetzt nicht sagen kann, da ist schlicht ein Sender durch oder sowas ähnliches. Ich halte es schlichtweg für Humbug. Dass nein. Also diese sollen jetzt Stimmen aus dem Jenseits sein. Diese Stimme kannst du übrigens auch rückwärts hören und die gibt dann auch wieder was. Ja, aber ich habe keinen Rückwärtsrekorder. Aber du hattest damals gesagt, dass du deine Stimme rückwärts gehört hast. Habe ich überspielen lassen. Ah ja. Von jemandem, der einen Rückwärtsrekorder hat. Die sind ziemlich teuer. Kosten, Moment mal. Der Rückwärtsrekorder, der kostet 470 Mark. Und ich habe keine Lust, mir dafür extra ein Gerät anzuschaffen. Ich weiß, dass es funktioniert. Ja, also ich, wie gesagt, ich weiß nicht, es gibt da sicher sehr einleuchtende Erklärungen, was das sein könnte. Nein, gibt es nicht. Ich bin hundertprozentig. Unterhalte ich mal mit Fachleuten, die sich mit solchen Sachen auskennen. Zum Beispiel mit den Parapsychologen am Institut an der Universität Freiburg. Die sind daran beteiligt, das Institut in Freiburg. Ja. Und die haben auch das Buch gelesen von Friedrich Jürgensson, Sprechung mit Verstorbenen, Buchbesprechung von Spiritlos, Nachrichten aus dem Jenseits, oder Buchbesprechung von Kodris, Jenseits berühmter Leben. Ja. Und das sind alles Sachen, also da kann mir keiner erzählen, dass das nicht gibt. Ich weiß, dass es das gibt, ich habe es einmal versucht, ich habe auch Antwort bekommen und ich habe auch keine Lust mehr weiterzumachen, deswegen. Hm. Ich weiß, dass es das ist. Ich habe jetzt keine Lust, da sagen wir mal, so ein Verein oder irgendwie so eine Institution zu gründen, ja. Mhm. Aber ich habe es aus Neugier gemacht, ich weiß, es funktioniert. Ja. Ich war vorher... Es mag ja funktionieren, es mag ja wirklich irgendwie so zustande kommen, wie auch immer. Aber ich halte es wirklich für vollkommen idiotisch, daraus zu schließen, dass das Stimmen aus dem Jenseits sind, die uns dann auch noch auf Deutsch da schöne Sachen erzählen. Nicht nur auf Deutsch. Was? Nicht nur auf Deutsch. Nee, aber deine Stimme war nur auch auf Deutsch, ne? Die da über deine Großmutter gesprochen hat. Die war auf Deutsch, ja sicher. Wie auch immer, dich hat es beeindruckt, du glaubst dran. Was heißt, ich glaub dran? Sicher, klar, jetzt. Vorher war ich skeptisch. Das heißt, du glaubst dran, ne? Das heißt, ja, klar. Und, war das eine intelligente Äußerung? Also intelligent, physikalisch nicht clever sind. So intelligent fand ich das gerade nicht, mit der Mittelwelle, oder? Ich habe auch noch andere Stimmen, das kann ich sehen. Ja. Moment. Danach. Ein Moment, ja? Ja, ein längerer Ausschnitt aus der Radiosendung, in die die Stimme eingebettet ist. Ja, eine längere Radiosendung können wir nicht hören. Ja. Dirk, hallo. Das bringt jetzt auch nichts. Also ich glaube, wir haben das Prinzip erkannt, ne? Und man kann es nicht so richtig verstehen, aber wenn man dann die Aufschlüsselung erzählt bekommt, dann kann man es nachvollziehen. Ne? Also, ja, aber ich meine, Leute können sich ja darüber informieren, über den Verein für Thomasin Stimmforschung in Düsseldorf, VTS. Ne? Ja. Und die du lässt machen jetzt auch eine wissenschaftliche Untersuchung darüber. Ja, also ich gehe davon aus, dass es keine fundierte wissenschaftliche Untersuchung gibt. Und wenn es denn eine gibt, wird die sicherlich beinhalten, dass die ganze Sache sehr fragwürdig ist. Aber es ist eine Glaubenssache, dich hat es beeindruckt und das ist halt dein Ding dann auch. Wir haben dich gehabt. Schön, dass du auf dem Sender warst und uns das vorgespielt hast. Alles klar. Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. Jetzt ist Tanja dran, 31. Hallo. Ja, hallo Domian. Tanja. Und zwar heißt mein Thema heute Liebe auf den ersten Blick. Dein Thema heute heißt Liebe auf den ersten Blick. Genau. Aha. Und also Mittag hat es ja geklingelt. Ich hatte bei Otto was bestellt, das ist Versandservice. Ja. Und da kommt ja immer Hermes. Ja. Und was kommt da? Hermes? Hermes, ja, so ein Lieferservice. Die bringen das ins Haus. Ja. Haben wir jetzt auch mal gesagt, schön. Und weiter. Ja. Und da kam immer ein und derselbe Typ und naja, okay, lief alles normal. Und heute da gehe ich da ans Türtelefon und frage, wer ist da? Ja, Otto. Ich denke, hey, Moment, irgendwas stimmt hier nicht, weil der sich mal anders meldete sonst. Ja. Und drück auf den Türöffner und ruf so runter, weil ich ziemlich hoch wohne. Ja, ich komme. Ja, ich dann die Hälfte des Treppenhauses geschafft. Da kommt mir da auf einmal dieser Knirsch entgegen. Und ich gucke und da war es um mich geschehen. Also ich war so beeindruckt von diesem Mann, dass ich froh bin, dass ich das überhaupt noch alles irgendwie geregelt kriegte. Er fragte mich dann noch hinterher, ob ich wüsste, wo die und die Straße wäre. Und ich bin eigentlich im Straßennamen erklären oder wo die Straße ist. Was heißt denn hinterher? Ja, sagen wir mal so, als ich musste ja das Päckchen in Empfang nehmen und ja. unterschreiben. Ja. Und ich meine, das ist ja, da braucht man ja nicht irgendwie unbedingt groß bei nachdenken, dass das kann, macht man so aus dem ja. Handgelenk. Aber als er dann fragte, wo die Straße da wäre. Achso, er fragte dann, also die ganze Sache endete nicht ganz spontan in der Kiste. Nee. Also so weit ist es gar nicht gekommen. Also du warst ja beeindruckt von diesem Mann, den du ganz toll fandst. Ja, ja. Und darüber hast du dann die Straße schon vergessen, die um die Ecke liegt? Naja, so ähnlich. Ich war froh, dass ich das überhaupt noch irgendwie erklären konnte, ja. wo er jetzt hin musste. Und so, jetzt bist du verknallt in diesen Typ. Ja, genau. Und nu? Ja, weiß ich selber nicht. Also ich habe da jetzt so ein bisschen Probleme, wie ich da weiter... ja, du solltest jetzt sehr viel bei Otto bestellen, ne? Ja, ich meine, das habe ich ja jetzt die ganze Zeit schon gemacht, aber irgendwann geht das Geld ja auch mal raus und... Ja, da, wenn du den wieder treffen willst, gibt es ja wahrscheinlich Mittel und Wege herauszukriegen, wer er ist und wie man ihn erreicht. Über diese Zulieferfirma da zum Beispiel. Ja, bloß die Zulieferfirma, dann, ja, weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht bei der Firma, die das normalerweise zuliefert, nachfragen, denke ich mal, ne? Fährt er denn öfters in der Woche mal durch eure Straße und liefert da was aus? Das weiß ich nicht. Da, also soweit bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht vorgedrungen. Also mein Tipp wäre Zulieferfirma ausfindig machen und darüber versuchen, ihn zu kontaktieren. Ja. Und ihn dann so schnell wie möglich zu verführen. Ja, ich hatte ja schon überlegt, weil ich habe hier noch ein Päckchen, was eigentlich abgeholt werden musste. Und das hatte ich allerdings noch nicht richtig zugemacht und eingepackt. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, Mensch, das könnten wir eigentlich gleich wieder mitnehmen. Ja. Aber es ist noch nicht richtig zu. Da sagt er, ja, wir können ja nochmal wiederkommen. Dann rufen sie nochmal durch. Ja, aber das kam auch so ein bisschen nachdenklich. Also, Also ich ärgere mich im Moment eigentlich, dass ich nicht gesagt habe, ja, kommen Sie hoch, Kaffee trinken und ich mache das gerade fertig. Ja, aber da würde ich anknüpfen und dieses dann irgendwie arrangieren. Tanja, und dazu wünsche ich dir viel Glück. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, wenn der jetzt das nächste Mal hier vor der Tür steht, soll ich den denn mal einfach zum Kaffee trinken einladen? Ja, oder? Klar. Weil diese Personen ja eigentlich auch wenig Zeit haben, wenn sie dann da auf Tour sind. Ja, aber ich würde den schon zum Kaffee trinken einladen. Auf ein Tässchen Kaffee mal so nebenher. Und dann kann man ja ein bisschen so schon mal schnuppern, ne? Ja, na, das wäre vielleicht die Idee. Das ist die super Idee. Tanja, viel Glück. Okay, tschüss. Ich möchte noch ein Lob über deine Sendung aussprechen. Danke, ich danke dir herzlich. Ciao. Tschüss. Lars, 32. Ja, hallo Domian. Hallo Lars. Ich habe schon öfter angerufen und bin dann immer an deinen Kollegen gescheitert, weil mein Thema wohl nicht so brisant war. Na, jetzt haben wir uns, ja? Was sehr schön ist und ich bin gespannt, was dein Thema ist. Ja, das Thema, ich habe dann vorhin gesagt, mein Thema wäre BSE, weil ich dazu auch was sagen wollte. Mhm. Also mit meinem eigentlichen Thema, weiß ich jetzt nicht, ob das unfair ist, wenn ich das sage, weil ich so in die Sendung jetzt gekommen bin, über dieses, dass ich über BSE was sagen wollte. Du willst mit einem anderen Thema jetzt rausrücken? Ja, Dann werden wir beide uns jetzt sofort wieder verabschieden. Weil dieses nämlich wirklich ausgesprochen unfair ist, dass die Spielregeln bei uns lauten, dass man hier anruft, dass man mit meinen Kollegen über das Thema spricht. Lass mich doch bitte ausreden. Ja. Das kurz anbietet, das Thema, und dann in die Sendung reingestellt wird oder nicht. Dieses ist in deinem Fall jetzt misslungen und deshalb werden wir beide uns jetzt verabschieden und vielleicht auf irgendwann ein andermal. Bye bye. Ciao. So, jetzt ist Nicole, 26, hallo. Ja, hallo, grüß dich. Ich habe gestern schon mal versucht anzurufen. Ja. Und zwar ist Folgendes, es ging um gestern. Ich habe also schon seit 13 Jahren ein Geheimnis vor meinen Eltern. Wir hatten gestern Geheimnisse vor den Eltern, ne, als Thema. Genau. Und das geht darum, ich habe also mit 13 festgestellt, dass ich mehr auf Frauen stehe. 13, auch schon so früh. Ja, das ging darum, also ich habe damals eine ziemlich gute Freundin gehabt. Ja. Und ja, ich habe bei ihr übernachtet und da sind wir dann irgendwie in einem Bett gelandet, halt so als Freundin eben, und haben uns da nichts weiter dabei gedacht. Und haben dann so ein bisschen gekuschelt und ja, dann haben wir uns halt zum ersten Mal geküsst. Und das ging aber dann nicht weiter. Richtig geküsst? Ja. French Kissing? Nicht so richtig, also nicht aber, mit Küssen, also mit Zunge und sowas. Aber schon relativ intim, so für das Alter. Ja, aha, eigentlich schon. Ja. Und ja, dann war ich erstmal ein bisschen verwirrt und habe gedacht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ja, hatte dann auch irgendwie keinen Bezug zu Männern. Aha. Hatte also auch nie einen Freund gehabt und so. Ja. Und ja, meine Eltern haben immer ein bisschen gedrängt und haben gesagt, jetzt such dir mal einen Freund. Und ich habe dann mit 19 halt meinen ersten Freund kennengelernt. Und ja, da waren wir... Hattest bis 19 aber auch nichts mit Frauen? Nee, gar nicht. Weder so. Noch. Mhm. Und ja. Habe mal irgendwie gemerkt, ich hatte mich also in eine Mitschülerin verliebt, ja, und eine Lehrerin und so weiter. Und habe halt auch irgendwie gedacht, ja, das wäre vielleicht doch. Und ja, dann halt mit 19 halt ein Freund und irgendwie war es das aber nicht. Ja, und dann war mal ein gutes Jahr zusammen, da musste er weg, haben wir uns getrennt. Dann hatte ich 2 Jahre lang keinen Freund, aber auch keine Freundin. Mhm. Dann hatte ich jetzt vor kurzem, also bis Anfang des Jahres, eine 3-jährige Beziehung. Und mit einem Mann? Mit einem Mann, ja. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das überhaupt nichts gibt. Mhm. Jetzt habe ich halt ja Anfang des Jahres eine Freundin kennengelernt. Die habe ich hier im Ort kennengelernt und in der Disco, und wir waren ungefähr 8 Wochen zusammen. Mhm. Und weil die halt sehr weit weg von mir wohnt, ist das halt auseinandergegangen. Aber schon richtig zusammen? Richtig. Das war dann die erste richtige Frauenbeziehung. Genau, mhm. Und für sie war es auch das erste Mal halt. Für sie auch? Ja, genau. Mhm. Ja. Etwas jünger als ich. Und ja, das ist dann leider auseinandergegangen. Und seitdem habe ich halt, ich bin jetzt in so verschiedenen Frauengruppen drin, aber da entwickelt sich halt nichts. Mhm. Und ich traue mich halt auch nicht meinen Eltern dazu sagen, weil die Würdest meinen... Würdest du dich denn als lesbisch bezeichnen oder eher als bisexuell? Eher als lesbisch, ne, wie du es jetzt erzählt hast. Ja, mittlerweile ja, auf jeden Fall. Mhm. Das bringt nichts mit den Männern. Nee, absolut nicht. Also es gibt mir nichts. Ich habe halt wirklich gemerkt, dass ich wirklich nur auf Frauen erfahre. Ja. Da muss jetzt nur noch die richtige Frau kommen. Ne? Ja, genau. Und ich fahre halt öfter mal nach Köln auf irgendwelche Schwurfs, aber es ist immer schwierig, da jemanden kennenzulernen, weil ich nicht so aus mir rausgehen kann. Ja. Und, ja, es ist, also ist das das Geheimnis für den Eltern? Ja. Was natürlich über kurz oder lang gelüftet werden muss, ne, sage ich jetzt mal so. Ja, ich hatte mir auch fest vorgenommen, das jetzt irgendwann mal zu sagen. Ich weiß halt nur nicht, was die dann halt, gut, meine Eltern sind relativ tolerant und ich denke mal, die können sich das vielleicht denken, weil ich immer gesagt habe, ich will jetzt erstmal nichts mehr von Männern und so. Ja. Und die meinen also, halt, wenn du schon sagst, dass die Eltern relativ tolerant sind, ist das ja vielleicht gar nicht so ein Megaproblem. Es gibt, ich kenne so viele Leute, die in ähnlichen Situationen sind oder waren, wo die Eltern erzkonservativ sind und die Leute sagen, die machen einen Riesentat, so einen Aufstand, wenn das rauskommt. Ne? Ja. Insofern hast du es ja gar nicht so schwer. Ja. Und ich hatte gestern auch so einen 16-jährigen Jungen am Telefon, der schwul seit vielen Jahren schon schwul lebt. Ja. Der hat das Problem mit den Eltern auch. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, sag's auch immer wieder, dass ich das ganz wichtig finde, relativ früh auch bei den Eltern einen klaren Tisch zu machen. Ja, genau. Ja, das ist wichtig für die eigene Entwicklung. Das tut einem einfach gut, das macht einen selbstbewusst und das ist einfach, das ist richtig einfach. Mhm. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu diskutieren, das ist einfach, das ist wichtig. Also, meinst du auch, ich sollte das vielleicht doch sagen? Ja, finde ich ja. Ich bin 100% sicher, dass du nach einer gewissen Zeit sagst, das war gut. Das ist für mein Leben stabilisierend gewesen. Mhm. Mach das mal. Alles Gute, dir. Viel Glück. Ebenso, danke schön. Tschüss. Tschüss. Nach der Nicole kommt der Marco. Sie, ja, hallo Domian. 27. Bin ich auf Sendung? Du bist total auf Sendung jetzt. Ja, gut. Die Millionen hören dir zu. Ganz zu Anfang kurzes Kompliment, ganz toll alles zusammen, klasse. Danke. Dann wollte ich ganz kurz zu Anfang einen Herrn mit dem Geisterstimmen am Telefon noch eine empirisch belegte Telefonliste zu Verstorbenen anbieten, falls er interessiert ist, aber okay, nun zu meinem Thema. Das heißt, du bist aber empirisch belegt, ne? Du bist auch, das heißt, du bist auch skeptisch. Nun zu meinem Thema. Also ich dachte, heutzutage in der heutigen Welt gibt es ja nicht mal, ist das vielleicht ganz gut, ein bisschen Glauben aus dem Leben heraus zu vermitteln und jetzt nicht so, sag ich mal, wie die Kirche das macht, dann halt mit Bibel anfangen und so weiter. Und ich habe 3 Erlebnisse in meinem Leben gehabt. Das erste war, ich bin 27 jetzt und wir sind als Jugendliche im Haus rumgeklettert, im Neubau. Der Freund vor mir kletterte aufs Dach, innen drin war das noch sehr hohl, da war noch so ein Hohlraum innen drin bis zum Keller runter. und der Freund vor mir klettert aufs Dach. Ein Stein rutscht weg, wo ich hochkletter. Ne? Der war so ein bisschen verrückt vorher. Ja. Ich flieg runter, der Stein flieg runter, ich flieg über 15 Meter. Stelle erstmal vor im dreistöckigen Haus, vom Dach bis in den Keller auf knallharten Beton runter. Guck, der Stein knallt irgendwo da unten auf. Das habe ich aber gar nicht mehr realisiert. Ne? Ja. Das hat man mir nachher erzählt, ganz dicht neben mir. Ich guck, ich habe irgendwie nur so eine Art Glücksgefühl, aber das kann ich gar nicht beschreiben. Das war... Ja. Ich kann auch einfach nur, dass ich mich gefreut habe, dass ich noch lebe gewesen bin. Ich habe keinen blauen Fleck gehabt. Ach. Bei einem über ist kein Witz drum hier. Und 15 Meter runtergestürzt. Über 15 Meter, drei Stockwerke. Vollkommen unbeschadet. Vollkommen. Ich du bist aufgestanden. Fleck, keine Schürfunde. Du bist aufgestanden und weggegangen. Ich bin aufgestanden, da war so eine Holzleiter, ne, für die Bauarbeiter wahrscheinlich, hochgeklettert zu meinen Eltern gegangen damals. Weil ich Jugendlicher war, ich nur bei meinen Eltern. Wie bist du gefahren? Auf den Rücken, auf den Bauch, auf die Hände oder wie? Auf dem Hintern. Auf den Hintern. Also so halb Hintern, halb Rücken, so mit dem Stahl, sag ich jetzt mal. Ein Wunder. Ja. Und ich bin mit meinen Eltern zum Krankenhaus gefahren, die wollten das überprüfen nehmen, ne? Da hat der Arzt uns furchtbar angemotzt, sag ich mal, dass die mir geglaubt hätten und mit mir seine Zeit opfern würden. Ja. Aber der hat mir logischerweise nicht geglaubt, ne? Ja. So, das war ein Erlebnis. Das war ein Erlebnis. Ich bin mit vier Freunden aus Herdecke, ich wohne in Hagen gekommen, ja. In eine Kurve reingefahren, 110, viel zu schnell, hat geregnet, bin vom Bürgersteig gekommen, ja. Über die Straße drüber geschlittert, hab mich gedreht, nicht überschlagen, nur gedreht. In dem Abend ist eine Hauptstraße, ist kein Auto dahergekommen und wir sind genau an der Stelle runtergeknallt, die Böschung, sag ich mal, wo kein Baum stand. Das ist eine Allee, da sind nur Bäume. Ja. Und wir sind an exakt einer Stelle runtergekommen, wirklich. Das ist eine 2 bis 2,5 Kilometer lange Straße, wo kein Baum stand. Ja. Die einzige Stelle. Die Achsen waren beide gebrochen. Der Wagen war matsch. Keinem einzigen ist was passiert. Also du hast einen Schutzengel. Da ist keinem was passiert. Dein Schutzengel liest keine Krimis. Nee. Nicht wie in der Werbung, ne? Und das dritte? Sie, was ihr Schutzengel macht. Genau, das finde ich sehr nett. Und das ist wirklich wahr, Domian. Ne? Und die dritte? Die dritte wirklich bei allem, was nahrlich ist. Also keine Story jetzt oder irgendwas. Ja. Und das dritte war, man hatte mir mal in der Disco, das war, hört sich an, fast wie in der Bravo, man was in eine Cola reingetan, war ein Bier, also war keine Cola, aber sagt man so in eine Cola reingetan, ne? Ja. So, ich vermute mal, dass das LSD war, weil ich da Halluzinationen nach hatte. Ja. Ganz schlimm, ich nehme sonst keinerlei Drogen, ich trinke noch nicht mal Alkohol, ne? Ja. Also ich trinke mir mal auf Silvester an, aber nicht viel. Und da hatte ich 3 Tage nach Halluzination, pausenlos. Ja. Das hat nicht mehr aufgehört, das ging also erstmal nicht mehr weg, ne? Etwas ging's weg, etwas schwächer wurde es, aber nicht viel. Ja, da ruft mich eine Freundin an, die ich 6 Jahre nicht gesehen hatte, gar nichts von gehört hatte, mit der ich zusammen war, wo ich 15 war, das war mit 21, ne? Ja. Und sagt zu mir, kommst du vorbei, wir treffen uns, das war im Breckerfeld auf dem Dorf. Ja, wir schliefen zusammen in einem Parkhaus im Breckerfeld. Das war dann ein ganz wildes Erlebnis. Und durch dieses, sag ich mal, positiv-traumatische Erlebnis auf das negativ-traumatische Erlebnis hat sich meine Psyche, sag ich mal, wieder beruhigt. Das ist ein Ding. Also das sind 3 tolle Erlebnisse, die du gehabt hast. Nach 6 Jahren. Und du, ich hast du das von dieser Frau in der Zwischenzeit zwischen... Du hast du gerade das Gespräch... Und sagte, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Du hast gerade das Gespräch begonnen damit, Glauben aus dem Leben. Was resultiert denn jetzt aus diesen Erlebnissen für dich so auf das Leben bezogen? Ja, erstmal, also ich glaube fest an Schutzengel wird mir wohl keiner verüben, aufgrund der Erlebnisse. Ja. Und das hat auch einen unheimlich starken Glauben, sag ich mal, erstmal an das Leben. So generell. Und irgendwo auch an Gott, jetzt nicht so... Nicht im christlichen Sinne, aber so als... Ja, nicht im konventionellen Sinne, sag ich mal. Aber also ich habe einen unheimlich festen Glauben dadurch an Gott bekommen. Also Marco, ich wünsche dir... Dass es irgendwas gibt, ne? Was Schicksal bestimmt und was einen auch rettet. Dass dieser Schutzengel dir bis an dein Lebensende, was noch sehr lange dauern wird, hoffe ich, treu bleibt. Könnte sein, aber ich darf das natürlich nicht aufs Risiko ankommen. Auf ich habe also mir das halt eben abgewöhnt, irgendwas zu riskieren, sag ich mal, was mein Leben bedrohen könnte. Ne? Marco, toi, toi, toi. Ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss. Und weiter so. Dankeschön, ciao. 1.34 Uhr, jetzt aber eine kleine Musikpause. So, wir wollen keine Zeit vertrödeln, keine kostbare Zeit. Hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln. Heute Nacht offene Sendung mit allen euren Themen, über die ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0120 29 11 und Fax Line, wie man das so blöd neudeutsch-amerikanisch sagt. Also die Faxnummer 0130 11 51 22. Stefan 21, hallo. Hallo Domian, einen schönen guten Abend erstmal. Guten Morgen, ja. Ja, oder guten Morgen, mein Name ist Stefan Ehrlich. Domian, ich habe ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass meine Freundin mir fremd geht. Das Gefühl hast du? Ja. Warum, wie kommt das? Dadurch, weil wir sind ja 2 Jahre jetzt zusammen. Ja. Und in den 2 Jahren ging es ja gut, nur jetzt die letzten 3 Monate, da ist sie mir irgendwie fremd. Da will sie also überhaupt nicht mehr mit mir schlafen, will fast gar nicht mehr mit mir weg. Also ich habe also jetzt das Gefühl, dass ich irgendwie einen Fehler mache. Ja. Hast du denn irgendein Indiz, dass da vielleicht ein anderer Mann im Spiel ist? Ja, ich meine, ich habe ihre Schwester gefragt und auch andere Leute. Die meinten, nein, sie wäre im Moment so, aber ich kann mir das nicht vorstellen, denn da muss ein anderer sein. Weil sie küsst sich halt nicht mehr so, wie es sein sollte, und kapselt sich also halt immer mehr und mehr von mir weg. Es kann ja auch schlichtweg sein, dass dass die Liebe zu dir in ihr verloren gegangen ist, dass da gar kein anderer Mann sein muss, sondern dass einfach es erloschen ist. Ja gut, aber ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, weil so ein bisschen, sie ist ja, wenn sie hier ist, dann ist sie ja ruhig, und dann frage ich sie auch immer, ohne sie anzugreifen, ob sie jetzt einen anderen hat oder halt nicht. Ja. Und dann sagt sie so, nein, ich müsste ihr Zeit geben. Aber Zeit für was, das weiß ich nicht. Ne? Hast du sie denn gefragt, was in ihr vorgeht, warum sie so zögerlich oder zurückhaltend ist? Ja, habe ich, aber darauf will sie mir halt keine Antwort geben. Ja, du hast aber ein Recht auf diese Antwort. Ja, schon. Ich frage sie danach, und sie meint nur immer, bitte Stefan, lass mir jetzt erstmal eine Ruhe. Wie viel Zeit? Werde ich es dir sagen. Aber so wie sie es sagt, in was für einem Ton, ist das für mich, als ob der andere im Spiel wäre, ne? Ist immer das gleiche Theater bei solchen Geschichten. Ich finde das immer ziemlich unmöglich, wenn die andere Seite sich da in Schweigen hüllt und irgendwie solche Sprüche loslässt, lass mir Zeit und ich sage nichts und weiß der Teufel was. Ich finde, dass man da ein Recht zu hat. Und wenn da eine Distanzierung stattfindet von ihrer Seite aus, gibt es da auch handfeste Gründe. Und über diese Gründe weiß sie Bescheid, oder darüber muss sie sich auch Gedanken machen und es dir auch sagen. Deshalb würde ich an deiner Stelle da sehr darauf dringen, ohne jetzt super massiv zu sein, aber sehr darauf drängen, dass dieses auf den Tisch kommt, was da los ist mit euch beiden. Weil das ist ja kein Zustand. Du hampelst da in der Luft rum und weißt gar nicht, was du machen sollst. Ja, das ist richtig. Ich meine, es könnte vielleicht auch meine Schuld sein. Weil ich war, also wie ich mit dir zusammenkam, war ich ein frommer Mensch. Ich habe viel unternommen, bin nach dahin gegangen. Ja. Ich bin halt ein Gemütsmensch, ne? Also Stefan, ich glaube ganz schlicht und einfach, dass ihr gut und intensiv miteinander reden müsst. Und du darfst dich da auch nicht so schnell abspeisen lassen, wenn sie das nicht will. Du musst von deiner Seite auch was sagen und vielleicht auch Dinge zugeben, was du jetzt hier angedeutet hast, schon, damit das in die Gänge kommt. Reden. Mhm. Viel Glück dabei, alles Gute. Gut, Domian, ja. Dürfte ich noch eine Person grüßen? Nein, heute grüßen wir auch nicht. Ganz radikal. Heute ist kein Grußtag. Bestimme ich jetzt einfach mal so. Stefan, mach's gut. Tschüss. Ja, okay. Danke, Ciao. Domian. Ciao. Jens, hallo. Guten Morgen, Jürgen. 26 bist du. Ja, stimmt. Also mein Thema ist nicht so krass oder so ausschweifend. Ich wollte eigentlich nur drüber reden. Ich war letztes Wochenende mit ein paar Freunden. Also ich komme südlich von München her. Wir waren in Köln bei der Star Trek-Ausstellung. Ja. Und ich meine, Köln habe ich das erste Mal so gesehen und so, mhm. Und war ganz nett, keine Linksabbieger und so, aber ist ja egal. Keine was? Ja, ihr habt keine Linksabbiegerstreifen, das hat mich ein bisschen aufgeregt, ständig Einbahnstraßen, ich bin 3-mal reingefahren. Ja, es gibt viele Einbahnstraßen, das stimmt, ja. Und, ne, egal, wenigstens am Sonntag, kurz bevor wir weggefahren sind, hab ich noch eine Freundin besucht, also zu dritt waren wir da noch, und die hat jetzt in Köln oben das Studieren angefangen. Und ja. Das ist eine recht liebe Freundin, also nette und... Ja, also ich mag sie schon ganz gern und die hat mir dann ein, zwei Geschichten erzählt über Köln und ja, und Köln verbrechensmäßig und so und soll ganz krass sein und ich so, hä, wie denn, was denn? Und ich komme, also ich komme aus dem Süden von München, also ich habe da irgendwie, ich bin da irgendwie noch nicht so, also ich weiß nicht, ich bin da mit sowas noch nie in Kontakt gekommen. Und dann hat sie erzählt, ja, sie ist einmal in Köln unterwegs gewesen und wollte da telefonieren an so einer öffentlichen Telefonzelle. Da waren halt so zwei türkische Mädchen drin und sie hat dort noch draußen gewartet vor der Telefonzelle und ja, und auf einmal kommt die eine raus und sagt so, ja, du hast mich blöd angeschaut. Und sie so, hä, was hab ich? So, ja, du hast mich blöd angeschaut. Und sie so, nein, ich hab dich nicht blöd angeschaut. Und doch. Und zack, ging's los, Keilerei. Und sie ist halt nicht, sie ist halt klein, ein bisschen zierlich. Und die Diana hat ihn halt so einen Arm auf den Rücken getreten und den Kopf versucht, gegen den Pfosten zu hauen. Keiner hat natürlich geholfen von den ganzen, Gaffern halt. Oder ja, und dann hab ich gedacht, hey, was geht denn in der Stadt ab? Und ja, dann das zweite Beispiel. Da war sie mal nachts mit einer Freundin unterwegs in der gerückten Kölner Nachtleben. Ja. Und da ist sie auch nachts nach Hause gegangen zu Fuß und dann soll angeblich so zwei türkische Radfahrer angehalten haben. Also jetzt nicht nur Türken, ich weiß nicht, sie hat gesagt, dass sie Türken waren und sie sollen eine Zigarette geschnurrt haben. Sie sagen, wir rauchen nicht und so. Und dann sind die halt weitergefahren, die Radfahrer, und sie sind auch weitergegangen. Und ein paar hundert Meter weiter sollen sie halt den aufgelauert haben. Aber die haben halt dann entdeckt, dass sie ihnen auflauern, sind halt in die andere Richtung, die beiden hinterher. Und dann haben sie sich gerade noch in ein Taxi retten können, der sie dann Gott sei Dank kostenlos nach Hause gefahren hat. Aber ich habe da jetzt... Also jetzt hast du Sorge um deine Freundin, weil sie in Köln lebt. Ja, also, ja, ich ohne Scheiße, ich bin halt nach Hause gekommen am Sonntag. Am Montag, großes Meeting, treffen wir alle Freunde, Bekannten, die sie halt auch kennen in München. Und hey, wir müssen hier wieder raus. Krisensitzung, sie muss aus dem Moloch Köln heraus. Ja, so ungefähr. Sie geht da unter. Ja, und ich will jetzt von dir ungefähr wissen, was geht da in Köln wirklich ab? Ich meine, DDR, Köln, ich meine, ich bin sogar in euren Studio da vorbeigelatscht und ich möchte gerne wissen, ist das zweite San Francisco oder Chicago oder Manhattan oder... Also ich hätte nichts gegen ein zweites San Francisco hier. Nein, im Ernst, ich weiß es nicht. Ich habe die Statistik nicht im Kopf. Ob nun Köln, ich glaube das auch nicht, dass Köln in der Verbrechensrate besonders hervorsticht gegenüber anderen deutschen Großstädten. Ich bin fast sicher nicht. Ich bin sicher, dass wir noch hinter Berlin und Frankfurt liegen. Ich habe die Zahlen aber nicht im Kopf. Das, was ihr da passiert ist, ist vielleicht wirklich oder mit Sicherheit ein unglücklicher Zufall oder eine Verkettung. Diese Sachen hätten ihr mit Sicherheit auch in München passieren können oder in Hannover oder in Kiel oder in Hamburg. Ich kann dich ja sehr beruhigen. Ich lebe sehr lange in dieser Stadt und ich liebe diese Stadt heiß und innig. Und man kann hier wunderbar leben und die Menschen und die Mentalität ist klasse einfach. Also komm oft nach Köln, besuch deine Freundin und genieße diese Stadt. Ja. Und es gibt überall schlimme Sachen. Es ist nicht, ja, gesagt, wir haben halt schon so gescherzt, so, ja, wir schicken jetzt die S-Gas zu Weihnachten oder mal so einen Elektroschocker. Und dann habe ich gesagt, ja, ich besorge dir meine Panzerfaust, dann kannst du deine Wohnung sichern. Naja, also sie hat jetzt auch alles verneint und gesagt, nein, sie will sich jetzt in Köln durchsetzen und so. Und sie hat das auch so abgetan, ja, das kann auch passieren. Aber wie gesagt, ich meine, sie ist, ich will nicht sagen, ein bisschen naiv, aber sie ist halt freundlich, sie geht auf Menschen zu und ich weiß nicht. Sie soll so bleiben. Ja. Und ich nehme dir jetzt mal die Sorgen, Jens. Das hoffe ich, dass das so schnell nicht wieder vorkommt in Köln, was ihr da passiert ist. Und es ist schon eine gute Stadt, glaubst du? Ich meine, Dom ist schon geil. Also. Ja, ist schon geil. Komm bald hierher und also ich komme auf jeden Fall nochmal hoch. Guckst dir nochmal alles an. Okay. Vielleicht begegnen wir uns irgendwo. Ja, ich meine, wenn man dich besuchen kann, warum nicht? Dann schaue ich gerne mal vorbei. Vielleicht sehen wir uns auf der Straße. Jens, bis dann. Ich treibe mich auch viel rum in der Nacht in Köln. Ja. Bis dann. Alles klar. Tschüss, ciao. Claudia, 19 Jahre. Ja, hi. Claudia. Ja. Mein Thema ist so mehr oder minder falsche Freunde, weil ein total guter Freund von mir, der wirklich 5 Jahre lang mein allerbester Freund war, hat mich dann vor einem Dreivierteljahr vergewaltigt. Das ist also dann, ne, toll. Der hat dich vergewaltigt? Mhm. Obwohl ihr so lange gute Freunde wart? Mhm. Platonische Freunde? Ja. Ich wusste zwar, dass der was von mir wollte, aber es war nie abzusehen, dass er auf solche Ideen kommen könnte. Er hat dich dann mit Gewalt zum Sex gezwungen. Ja, was das Wort so halt heißt, ne? Ja. Also er wollte mich abends nach Hause bringen, wir waren zusammen in der Kneipe. Und dann ist er aber nicht zu mir nach Hause gefahren, sondern weiter auf so einen großen Parkplatz. Ja, und da ist es dann halt passiert, ne? Und dann danach? Ja, er war dann noch so nett und hat mich nach Hause gebracht. Er hat gesagt, ach, wie nett. Ja, fand ich dann auch. Ja, und wie hast du dich dann ihm gegenüber verhalten? Hast du dich gewehrt währenddessen? Ich habe es versucht, aber das hat nicht großartig geklappt, weil er mich dann zwischendurch immer geschlagen hat und das war dann kaum möglich. Und danach hast du ihn angezeigt? Nee, habe ich leider nicht. Weil ich die nächsten Tage erstmal so gar nicht ich selber war, sondern es war irgendwie völlig schizophren, als wenn irgendwie alles in mir geteilt wäre und ich habe mir praktisch selber zugeguckt, wie in so einem blöden Film irgendwie. Ja, und dann war es dann halt eben zu spät, weil ich auch nicht beim Arzt war. Ja, gab es denn dann noch weiteren Kontakt zwischen dir und diesem Jungen? Ja, ich habe den noch einmal vor unserer Stammkneipe auf der Straße gesehen und da sind dann gleich im Prinzip bei mir die Lichter ausgegangen und ich habe mich dann in dem Büro von der Kneipe wiedergefunden. Ja, und das andere Mal eben auf einer Hochzeit, wo wir, weil wir einen gemeinsamen Bekanntenkreis haben. Ja, und ich hatte schon erst gehofft, dass er nicht kommt, weil in der Kirche war er nicht und hinterher auf der Feier erstmal auch nicht. Der kam dann nach 3 Stunden. Ja, und ich bin dann erstmal abgehauen. Und euer Verhältnis vorher war wirklich, würdest du sagen, ein enges freundschaftliches Verhältnis? Ja, also ihr habt euch viel erzählt voneinander und... Ich habe den eigentlich als besten Freund betitelt, kann man so sagen. Hast du in irgendeiner Weise erahnen kann man nicht sagen, aber in irgendeiner Weise sowas vielleicht vermutet, dass er eine Tendenz zu so etwas hat, die ist gar nicht mal auf dich bezogen, aber so generell? Absolut nicht. Absolut nicht? Nee, ich verstehe das auch nicht. Ich sag mal, das ist sogar noch mit das Schlimmste daran. So, ich sag mal, so vom Körperlichen her, weiß ich nicht, das kann man vielleicht wegstecken, aber irgendwo der Vertrauensbruch ist das Schlimmste. Mm. Ja, dann wirklich so radikal enttäuscht zu werden, ne? Ist dir das in dieser Krassheit hoffentlich nur einmal passiert in deinem Leben? Ja, das wäre. Ja. Ja, und dann habe ich mir ein paar Leute gesucht, denen ich mich dann anvertraut habe, so Kollegen von mir, die so Sozialpädagogen aus sind. Und die fangen natürlich jetzt alle an zu sticheln, so weil ich zwischendurch hatte ich auch schon mal die Idee, mich umzubringen und so, weil ich da absolut nicht mit klargekommen bin. Mhm. Und ich schwank also ständig zwischen fürchterlichen Hochs und ganz mächtigen Tiefs und so. Also dieser Vorfall ist bestimmt noch nicht richtig verarbeitet. Nee, natürlich nicht, ne? Absolut nicht. Ja. Also es ist ja eine doppelte Belastung. Einmal diese generelle Enttäuschung, dass ein Freund so etwas machen kann und dann, dass so etwas passiert ist, ne? Und wie das passiert ist. Und du hast sonst so eine Beratung oder einen Therapeuten oder irgendjemanden hast du noch nicht zur Rate gezogen? Ja, der Kollege von mir, der ist die ganze Zeit dabei, mich dahin zu drängen, mehr oder minder. Ich meine, gut, ich brauche manchmal selber so einen kleinen Arschtritt, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ich das so großartig kann, weil zu den Leuten muss man ja dann auch mal erst Vertrauen finden und wenn man die nicht kennt, ist, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Weißt du, was ich gut fände? Mhm. Wenn du mit meinem Psychologen im Hintergrund jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch noch ein bisschen reden würdest, würdest du es machen? Mhm. Glaube ich, wär ganz gut. Der heißt Jürgen. Ah ja. Wie ich. Auch schön. Auch schön. Claudia, dann bleib doch mal am Telefon. Ja, wir schalten mal rüber. Jo. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Claudia. Tschüss. Katja, 21. Hallo. Hallo, Katja. Hallo, Domian. Und zwar mein Thema ist mein Schwiegervater. Ja. Und jetzt muss ich erst erklären. Ich wohne mit meinem Mann und mit meiner 1,5-jährigen Tochter im Haus von meinem Schwiegervater. Ja. Die Schwiegermutter gibt's nicht mehr? Nein, die ist vor 5 Jahren gestorben. Ja. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren, wohne ich jetzt da. Ja. Und zwar, der macht mir alles mit Fleiß. Was macht der? Alles mit Absicht. Alles mit Absicht. Ja, zum Beispiel, wenn ich gerade oben am Putzen bin, ja, dann geht er von der Werkstatt rein oder von draußen und muss da 5-mal durchrennen. Ja. Und dann, wenn ich ihm sage, er soll doch bitte die Tür auszeigen, dann sagt er, nein, er kann sich nicht bücken, weil er ist ja so alt und das geht nicht und dann trotzdem immer wieder. Ja. Und wenn ich koche oder irgendwas mache, dann steht er neben mir und schaut mir zu. Dann sagt er, seine Frau, die hat das so gemacht und ich muss das auch so machen und ich mache das verkehrt. Mhm. Und also er mischt sich halt überall ein. Also es ist permanenter Stress zwischen euch beiden und er macht dir das... Mit Stress, also er ist so eigentlich, er streitet nicht mit mir. Mhm. Er macht es halt durch die Blume, sagt das mal. Er macht durch die Blume dir das Leben zur Hölle. Genau. Kann man so krass sagen. Er sagt, was beißt zu mir. Ja. Er sagt es immer in Gurden, aber er weiß genau, er tut mir damit weh. Ja, und er will dir auch wehtun, meinst du? Also, ich glaub's, ja. Ja. Wie lange geht das schon so? Ja, es geht eigentlich schon, seit ich draußen bin. Das heißt, dass er von Anfang an eigentlich mit dir nicht einverstanden war, als Schwiegertochter? Ja, genau. Weil es ist auch schon mal das, wie seine Frau noch gelebt hat. Und zwar haben die selber einen Betrieb. Und ich habe von meinem Elternhaus nichts, also. Und da hat seine Frau schon immer gesagt, ich bin nichts für ihren Sohn praktisch, weil wir haben kein Geld und wir haben keinen Hof und dann bin ich nichts. Und es ist ja egal jetzt, die Frau ist gestorben, aber er auch, also er mal, ich soll halt alles so machen, wie es seine Frau gemacht hat. Katja, jetzt ist ja natürlich eine ganz wichtige Sache, wie steht denn dein Mann dazu? Der kriegt das ja mit. Ich sag das mein Mann schon, aber er sagt, mein Lohn und Geld, das ist ein alter Mann. Das wird schon und der ändert sich schon, aber er sagt halt immer, es ist ein alter Mann, er meint das nicht so. Wie alt ist denn der alte Mann? 68. 68. Weiß dein Mann denn, wie weh dir das tut? Und ja, wie sehr... ich sag's ihm schon immer wieder, aber er möchte jetzt mit mir keinen Streit und er möchte mit seinem Vater keinen Streit. Sein Vater, der war jetzt halt lange im Krankenhaus, der hat einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Und jetzt halt, am Anfang, wie er heimgekommen ist, da war es, also... super, aber jetzt sieht er, dass es ihm wieder besser geht. Jetzt geht es gleich wieder los. Hat denn dein Mann irgendwann mal so auf die ganz gute Art und Weise versucht, den Schwiegervater oder seinen Vater ein bisschen zu beeinflussen? Ja, er redet schon mit ihm und er hat es ihm auch schon mal richtig gesagt. Also da haben sie mal gestritten und dann hat er gesagt, also er soll mir doch gehen lassen und er soll halt mich machen lassen, wie ich das meine. Aber der lacht dann bloß. Und es ist das Gleiche mit meiner Tochter. Er muss halt überall einmischen. Ich mache halt alles verkehrt. Ja. Und weil vorige Woche ist meine Tochter, ist jetzt 1,5 Jahre läuft gerade, habe ich es erwischt, wie es Treppen aufsteigt. Ja. Habe ich es gerade noch erwischt und dann habe ich ihm das erzählt. Dann nimmt das bei der Hand und zeigt ihr, wenn man Treppen steigt. Mit der ich auch einen engen Kontakt habe, eher freundschaftlich, möchte ich sagen. Ja. Und Frau Nummer 3 ist eine junge Dame aus einer Anzeige aus einer Zeitung, wo ich mal auf eine Annonce geschrieben habe. Und ja, schon seit über einem Monat telefonieren wir und schreiben wir regelmäßig zusammen. Habt ihr euch aber noch nicht gesehen? Jetzt am Samstag, ja. Ach so, ja. Und das ist jetzt das Problem, was jetzt am Samstag auf mich zukommt. Ja, du lachst. Nee, was am Samstag auf mich zukommt, meine Eltern sagen, ja, das Mädel, mit der ich zusammen gearbeitet habe, die ist es. Vom Erzählen her. Ja. Lass mal doch mal ganz einfach die Eltern raus. Ja. Ich stelle dir jetzt mal die Frage. Also die Frau mit der Anzeige ist ein bisschen schwer zu beurteilen, weil so eng ist das ja noch nicht. Nein. Wir nehmen mal die ehemalige Arbeitskollegin und die Ex-Verlobte. Ja. Wo schlägt dein Herz höher, wenn du an welche denkst von beiden? Na, das ist ja jetzt eben das Problem. Mit meiner ehemaligen Verlobten, die kenne ich jetzt haargenau. Ja. Sie kennt mich haargenau. Wenn sie ein Problem hat, kommt sie zu mir, sie kann sich ausholen, sie kann mit mir zusammen lachen, wir gehen zusammen fort. Liebst du sie? Begehrst du sie? Begehren, ja. Liebst du sie? Schwere Frage. Zögerlich. Es kommt kein klares Nein. Ist schon mal ein Minuspunkt. Jetzt gehen wir mal zu der ehemaligen Arbeitskollegin. Ja. Begehrst du sie? Auf jeden Fall, ja. Liebst du sie? Kann ich nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, was sie für mich empfindet. Es ist eine ganz, ganz, ganz tiefe Freundschaft. Egal jetzt, was sie für dich empfindet. Liebst du sie? Du, nur du. Also ich wollte was von ihr auf jeden Fall, ja. Ja. So, jetzt gehen wir mal zu der Brieffreundin, soweit das jetzt geliehen schon ist. Jetzt kann ich natürlich nicht fragen, begehrst du sie, weil du sie noch gar nicht kennst, ne? Ich kenne sie nur vom Erzählen, ja. Und ich kann mit der wahnsinnig lange über alles und nichts mich unterhalten. Hast du Flugzeuge im Bauch? Oder zum Teil, ja. Ein Kribbeln, ja. Wenn du mit ihr telefonierst? Ja. Mann, da hast du dich schon was reingeritten. Ja, sag ich doch. Also, jetzt, du musst jetzt den Samstag erstmal kommen lassen. Du musst sie sehen. Vielleicht, wenn du sie siehst, ist ja alles klar. Es kann ja sein, dass es dir wie Schuppen von den Augen fällt und du sagst, Mensch, das ist sie, genau das ist sie. Ja, nur da ist wieder ein ganz, ganz, ganz kleines Problem. Die wohnt eine Stunde Autofahrt von mir weg. Ne? Ach, ist doch egal. Die Liebe fragt nicht nach Kilometern, Mensch. Ja, sicherlich. Tino, du musst jetzt den Samstag abwarten. Du musst, geh offen in den Samstag rein und mal gucken, was wird. Und nächste Woche reden wir nochmal miteinander. Okay. Wollen wir das machen? Da versuche ich es nochmal, genau. Ich höre von dir. Okay, gut. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Das war's schon wieder für heute Nacht. In der Technik war Jeanette Krause. Und morgen Nacht haben wir eine Themennacht. Und da heißt das Thema anonymer Sex. Und ich frage euch, wer von euch praktiziert anonymen Sex? Wie gefällt es euch? Und was macht ihr? Ihr könnt uns morgen erreichen, wieder ab 0 Uhr, wie immer. Und wir sind im Radio und im Fernsehen um Punkt 1. Und auch heute Nacht sind die Leitungen noch bis 4 Uhr geschaltet in Sachen Domians Welt. Talkshow im Wiederfernsehen. Wir suchen noch Gäste, die Lust haben, hier nach Köln ins Studio zu kommen, um sich mit mir zu unterhalten über besondere Dinge, die sie, das heißt, die ihr erlebt habt. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht. In diesem Sinne, bis morgen. Bye bye. Ciao.